Drittens, Dynamik oder Statik der Evangelienmasse. Während wir uns in Teil 2 mit dem Problem der angeblichen Entwicklung der mündlichen Traditionsmasse befasst haben, müssen wir nunmehr den vermeintlichen Entwicklungsprozess vor allem im Zeitraum der schriftlichen Fixierung betrachten. Die Überlieferung soll ja gerade auch noch vor der Entstehung des ersten bis zur Vollendung des letzten Evangeliums in Fluss, das heißt in fortwährender Umwandlung und Neubildung begriffen gewesen sein. Besteht diese dynamische Auffassung hinsichtlich der Evangeliensubstanz zu Recht? A. Entwicklung in der Wunderüberlieferung. Nehmen wir an, eine Entwicklung des geschichtlichen Kernes der Tradition in Richtung einer immer stärkeren Übertünchung mit Legenden sei wirklich erfolgt, dann müssten die Wunderberichte das beste Untersuchungsmaterial abgeben, um eine solche Dynamik zu konstatieren. Im Bereich der Wunder wird doch die Legende am üppigsten wuchern und gedeihen. Dass sich der Einfluss der Gemeindelegende etwa dahin geäußert haben sollte, etwas Wunderbares allmählich zu entwundern, zu verkleinern, abzuschwächen, wird niemand annehmen. Die Legende will sich doch nicht selbst vernichten, sondern sie zeigt das Bestreben, die alltäglichen historischen Ereignisse immer mehr ins Wunderbare zu steigern. Eine Steigerung könnte man aber zum Beispiel auch darin sehen, dass zu früher erdichteten Wundertaten später als wirksames Moment der Beglaubigung ein bestimmter Name oder Ort hinzugefügt worden sei. Was haben nun die kritischen Dynamiker in dieser Hinsicht festgestellt? Eine gute Übersicht bisheriger Ergebnisse gibt Felder. Übrigens wirkt es fast komisch, wenn wir die Gegner bezüglich dieses Punktes Steigerung des Wunderbaren miteinander konfrontieren. Strauß lässt die synoptischen Evangelien chronologisch sich folgen in der Reihe Matthäus, Lukas, Markus und demgemäß soll sich auch die Steigerung verschärfen von Matthäus zu Lukas und von Lukas zu Markus. O. Holzmann und die meisten modernen Forscher setzen Markus an die erste Stelle, worauf Lukas und schließlich Matthäus folgen. Und jetzt vollzieht sich die legendäre Steigerung von Markus zu Lukas und von Lukas zu Matthäus. Dann aber kommen wieder andere Kritiker und erklären, von allen synoptischen Evangelien sei Markus das Wunderbarste und werde sogar von Johannes, dem anerkannten Jüngsten, an Wunderbarkeit nicht übertroffen. Schließlich schreibt G. Naumann, eine Steigerung sei in den uns vorliegenden Wunderberichten nicht zu konstatieren. Naumann trifft den Nagel genau auf den Kopf. Ganz offenkundig wird nämlich von den Dynamikern ein Entwicklungsmoment in die Erzählungen willkürlich, wenn auch mehr oder weniger unbewusst, hineinprojiziert. Das ganze Gerede von einer Steigerung des Wunderbaren ist ja im Grunde genommen unsinnig, denn jedes echte Wunder ist als Wunder an und für sich schon allerhöchst und keiner Steigerung mehr fähig. Wenn Jesus bei Markus den Wind beschwört, still zu sein, so ist dies Wunder genauso wunderbar, wie wenn Jesus bei Johannes einen Toten auferweckt. Und will man in einer angeblich späteren, ausgeschmückten Beglaubigung der Wunderberichte durch erdichtete, konkrete Einzelangaben, Namen von Personen und Ortschaften eine Steigerung erblicken, so mag man das versuchen. Ein solcher Versuch wird kläglich scheitern, denn auch in dieser Hinsicht liefert der tatsächliche Befund keinen Beweis für diese These. Die angeblich späteren Evangelien wissen und berichten in ihren Parallelerzählungen keineswegs mehr konkrete Einzelheiten als die früheren. Worin bestehen beispielsweise die Änderungen, die Lukas an dem Markus-Wunder von der Stillung des Sturmes vorgenommen hat? Ausgerechnet in Auslassungen konkreter Einzelzüge. Oder die Begegnung des Jairus mit Jesus spielt sich bei Markus im Freien ab, Matthäus verlegt sie ins Haus. Und der spätere Matthäus hat zudem ja die beglaubigte Angabe des Namens weggelassen. Lukas hat dann noch die besondere Nachricht, das Kind sei die einzige Tochter des Jairus gewesen. dass hier und in ähnlichen synoptischen Berichten nicht von Steigerung bzw. Entwicklung die Rede sein kann, sondern dass bewusste Variation des Themas vorliegt, wird dem Leser immer klarer geworden sein. Nun sogar ein Beispiel, dass die spätere Legende das Wunder nicht etwa steigert, sondern abgeschwächt hat. Es handelt sich um Jesu Verklärung. Nach Markus wird Jesus vor den Augen der Jünger verwandelt und Elias und Moses erscheinen ihnen leibhaftig. Ebenso tragen sich die Dinge bei Matthäus zu. Aber bei dem späteren Lukas liegen die Jünger während des Eintritts der Verklärung und Erscheinung im schweren Schlafe. Und erst als sie völlig aufgewacht waren, nach dem Akt der Verwandlung, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer. Lehrreich ist auch das Beispiel mit der Blindenheilung. Markus kennt den Namen des Blinden und berichtet, die Heilung sei beim Verlassen der Stadt Jericho geschehen. Lukas unterschlägt ganz den beglaubigenden Namen und erzählt, die Wundertat sei erfolgt, als Jesus sich Jericho genähert habe, also noch vor dem Betreten der Stadt. Matthäus dagegen berichtet von der Heilung von zwei Blinden ohne Angabe von Namen und Orten des Geschehens. Und ausgerechnet der letzte Evangelist Johannes gefällt sich darin, das synoptische Blindenheilungswunder abzuschwächen, da er Jesus sich dabei betragen lässt wie einen gewöhnlichen Wunderdoktor, indem er einen aus Erde und Speichel bereiteten Brei auf das blinden Auge streiche. Aber hat nicht der vierte Evangelist das Wunder am Sohne des Hauptmannes zu Kapernaum dadurch kräftig gesteigert, dass er berichtet, Jesus habe den Kranken aus der Ferne geheilt, während nach den Synoptikern die Heilung am Orte selbst geschieht? Doch solche Fernheilung ist gar keine Steigerungsspezialität des Johannes, denn auch der frühe Markus in 7,29 hat schon solches gesteigertes Wunder durch Fernheilung. Nur der unentwegte theologische Dynamiker wird in solchen Fällen von Steigerung bzw. Entwicklung reden, weil er in der ererbten Voraussetzung gefangen bleibt, die Evangelienmasse müsse selbstverständlich einen natürlichen Entwicklungsprozess durchgemacht haben.